sind am Arsch, junge Mann. Denn wir sind gerade Irie. Wer geht jetzt zur Hasenheide? Wir machen Shang Tsung schon. Wer hat die Bombe verkippt? Es gibt keine neue Mische. Wir sind am Arsch, junge Mann. Denn wir sind gerade Irie. Wer geht jetzt zur Hasenheide? Wir machen Shang Tsung schon. Dein Mann, er will Tenner kauft bei Penner kauft. Ich zünde Köpfe mit Bunsenbrenner. Gib Schatz wie eine Beretta. Heb die Faust in die Luft wie Bob Marley und legalized. Kein Bock auf eure Spießer-Scheiße. Eigentlich schaff gar nichts Bock. Naja, vielleicht ein gratis Kopf. Maxi will der Rap weiter. Mein Hals ist völlig mit Gras verstopft. Dann wird der Chemo inhaliert, sind die Flutschern und lass den Boden beben unter mir. Wer hat die Bon verkippt? Es gibt keinen Mord zum Wischen. Dann nimm der T-Shirt, du Spaß. Mann, ihr schickt das ganze Haus. Mama und Papa, die rasten übelst aus. So, genießt von den Klemmern, gleich ist die Party um. Denn meine Gang kommt mit Reggae, Living Legends und Valium. Oh, oh. Die Blatt sind vollgestopft. Was, Gangster? Ich hau einen Revolverkopf. Mann, wer hat die Bon verkippt? Es gibt keine neue Mission. Wir sind am Arsch, junge Mann. Denn wir sind gerade Irie. Wer geht jetzt zur Hasenheide? Wir machen Shang Tsung schon. Wer hat die Bon verkippt? Es gibt keine neue Mission. Wir sind am Arsch, junge Mann. Denn wir sind gerade Irie. Wer geht jetzt zur Hasenheide? Wir machen Shang Tsung schon.